Telekom, Fernsprecher, Breite Straße, Ecke Riechmundstraße mit Monitor. Es sind zwei Fernsprecher, beide jeweils mit Monitor, an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine etwas wild aufgeregt herumlaufende Taube, die sich jetzt hier neben zwei gepackten Fahrrädern das Gefieder putzt, sowie auf dem Bürgersteig wieder zahlreiche Kaugummis, die hier die Steinplatten verkleben, aber wirklich in sehr großer Anzahl. Ansonsten, außer einigen vorbeischlendernden Passanten, die hier Richtung Olivantenhof marschieren, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.